mein Fräulein, wollet ihr? Mein Fräulein, ich stehe hier. Senior, ihr schmeichelt eure Höflichkeit. Verehrteste Signorita, oh Demoiselle, ich lausch auf euer Wort. Ich will. Ich dachte, ihr würdet mir was sagen wollen. Ich glaubte, dass ihr mich sprechen wollt. Oh, lasst mich einmal nur auf eure Grübchen schauen. Ein wahres Teufelsliebchen. Oh. Wer seid ihr? Donna Luisa, ihr wisst es selbst. Und Jeroms Tochter, dann ist euer Vater blind. Signor! Ich meine nur, die Liebe macht ihn blind. Signor, wie soll ich das verstehen? Ich meine nur, er ist verliebt in euch. Glaubt selber dran, dass ihr schön Signor, seid. Signor, ihr habt mit euren Worten mein inneres Tief erschüttert. Man sprach mir von manchem Streit, den ihr in eurer Jugend. Doch ich seh, diese alte Knorpe fies und unschnitten, welch diese faule Nadelgüter kann ihr selbst behalten. Wie? Was? Ihr seid überrascht und angenehm. Immer träumte ich als Mädchen von einem Mann mit Bart. Sie ist nicht schön, doch scheint sie klug zu sein. Mit einem langen, schönen Schwanz. Schönheit ist nicht so offenbar. Mit etwas Klugheit ist vieles wettgemacht. Sie ist nicht sehr schön. Jedenfalls nur halb so schön, wie dieser blinde Trottel meint. Wie, meine Liebe? Er hat gesagt, ein Trottel ist, wer euch nicht liebt. Oh. Wenn man die Schönheit durch Dukaten aufwiegt, dann ist sie nicht ohne Reiz. Und ihre Stimme ist zwar etwas eiser, aber lieblich. Darf ich euch spüren? Ihr wolltet mir spüren. Ich bitte euch, singt ein Liedchen. Für euch ganz allein. Stop! reiste ich mit meinen Pferden und mit ner weißen Kutsche. Dann geht los die Fahrt. Im Winde rauschen wir den euer Bart. Die Rosse fielen und alle Hunde werden bellen. Wie ein Roman, wie ein Roman, wie ein Roman. Und Mondenschein beleuchtet unsere Bahn. Lichtern muss man ihn bestellen. Bis heute Nacht, der Mond scheint zur Nacht. Alle Hunde bellen und ich entführe sie. Wie steht's? Wie bei den Hengste Viehern. Bin noch ganz verwirrt. Wollt sagen, dass es schnell ging. Wie hat sie euch gefallen? Oh doch. Sie war euch gleich sympathisch. Gleich sympathisch? Doch, sehr bald. Hier habt ihr beinahe. Na, Freund Mendoza, gratuliere. Weitem und rund, so ist es doch. Jung und gesund. So ist es doch. Oh, naja. Wie reizvoll. Bin von dem Reize echauffiert. Die Zähnchen. Ich hoffe, dass sie die nicht verliert. Ihr Singen. Dass sie sich nicht geniert. Hört auf mit diesen verrückten Späßen. Mag sein, ich ging etwas zu weit. Die Tochter ist nett. Sehr selten, ja, und das war auserwählt. Bring auf unser schönen Freundschaftsbund, bring aus, bring aus, bring aus unserem Bund. Bring dich nicht ein guter Rausch befehlt, fürchte nichts auf der Welt. Trink auf die lieben goldenen Fischlein, trink auf das Hof und auf die Jungfrauen. Trink auf unser schönen Freitagsmund, in der Nacht, in der Nacht, in der Nacht ist es gut.